HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Also zum Beispiel bei den Funktionen von Musik gibt es ja Milieus, die sagen, für mich ist Musik eine intellektuelle Herausforderung. Zum Beispiel eben im liberal-intellektuellen Milieu. Ich will zum Beispiel über Musik etwas über die Welt lernen, über mich lernen. Oder Musik soll etwas sein, das mich mit anderen Menschen, mit Freunden zum Beispiel verbindet. Ich will zum Beispiel genau das hören, was meine Freunde hören. Oder ich will etwas hören, was sonst keiner hört. Heavy Metal ist ein heterogenes Feld. Es gibt zahlreiche Subgenres und es ist eine Musik, die fast überall in der Welt vertreten ist und ihre Fans hat. Was gemeinsam ist, ist sicher ein ganz hingebungsvolles Fantum und damit verbunden eine ganz ausgeprägte Leidenschaft für die Musik. Und die Vorstellung, dass diese Musik was Besonderes ist, was sich durch eine besondere Radikalität des Ausdrucks auszeichnet und auch dadurch von anderer Musik abhebt. Es gibt kein besseres Mittel gegen Frust als Heavy Metal. Spaß und Widerstand, Kommerz und Individualitätsfeier, Konsum und Ideologie, Körper und Technik. All diese scheinbaren Gegensätze verbünden sich in Techno. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens. Folge 19. Heavy Metal oder Dancefloor? Musik und Lifestyle von Peter Kemper. Das sind Subkulturen, die finden wir vor allen Dingen im hedonistischen Milieu. Das heißt, hier geht es, egal wie diese einzelne Szene jetzt im Genauen aussieht, vor allen Dingen ja ein ganzes Stück weit auch um Provokation oder das Ausleben reiner Körperlichkeit oder der Spaß auch an bestimmten Inszenierungsformen und auch ein ganzes Stück weit so eine Gegenwelt auszuleben. Das finden wir vor allen Dingen im hedonistischen Milieu, aber durchaus auch so in experimentalistischen Lebenswelten. Seit jeher hat sich Popkultur in besonderem Maße dazu geeignet, Gemeinschaft herzustellen. Dabei diente die Popmusik als eine Art Katalysator jugendlicher Vergemeinschaftung. Schon in den 50er Jahren schuf diese Musik eine Community der Teenage-Consumer. Popmusik stiftet vor allem eine sinnliche Übereinkunft, die einer Gemeinschaft erst einen körperlichen Inhalt gibt. Darüber hinaus repräsentiert die Musik die Wünsche, Träume und Bedürfnisse der Individuen. Seit der Erfindung der Jugendkultur aus dem Geist des Rock'n'Roll hat sich die Popmusik in eine unüberschaubare Vielfalt auseinanderentwickelt. Heute feiert sie ihren globalen Sieg und funktioniert als omnipräsenter Soundtrack für jugendkulturelle Praktiken, die sich in bestimmten Szenen um bestimmte Genres und Stile herausbilden. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Hier sind, um der Klarheit willen, ein paar Differenzierungen nötig. Jugendkulturelle Szenen, die sich über einen bestimmten Popmusikstil definieren, sind ihrerseits nur kleine Ausschnitte eines größeren Milieus, das in der Soziologie und Marketingforschung heute als Sinusmilieu charakterisiert wird. Was aber sind Sinusmilieus? Silke Borgstedt arbeitet am Sinus-Institut in Heidelberg und leitet die Abteilung Sozialforschung am Berliner Standort. Sie erklärt: Sinusmilieus fassen Menschen in Gruppen zusammen, die sich hinsichtlich ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Man könnte auch sagen, das sind so Gruppen Gleichgesinnter, die sich hinsichtlich ihrer Werteorientierung und Lebensstrategien so weitestgehend einig sind, aber auch in der Gestaltung persönlich relevanter Alltagsbereiche in ähnlicher Weise ticken. Eng verwandt mit der Sinus-Milieu-Forschung ist das Lebensstilkonzept, das in der Soziologie bereits vor über 100 Jahren durch Max Weber unter dem Stichwort Lebensführung entwickelt wurde. Seine Überlegungen lassen sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens: Lebensstile haben ihren Schwerpunkt im Freizeit- und Konsumbereich. Sie entwickeln sich um die mehr oder weniger bewusste Stilisierung der Individuen in Fragen des Geschmacks und der kulturellen Interessen herum. Zweitens: Lebensstile ergeben für die Individuen ein Ganzes und einen subjektiven Sinn. Drittens: Lebensstile sind für die Entwicklung von Persönlichkeit bedeutsam. Sie wirken abgrenzend und ausgrenzend. So bilden sie individuelle oder auch kollektive Identitäten, weil sich Menschen oder Gruppen mit einem bestimmten Muster der Lebensführung identifizieren. Bezogen auf einzelne Subkulturen, die sich jeweils über popmusikalische Vorlieben definieren, bedeutet das, so Silke Borgstedt: Szenen sind sozusagen Netzwerke von Akteuren, die so bestimmte materielle und mentale Formen von Selbststilisierung teilen. Das heißt also, da herrscht eine relative Einigkeit, welche Personen so dazugehören und wer nicht, an welchen Orten das stattfindet, wie man auszusehen hat. Und Szenebeschreibungen sind dann ja oft auch solche Inventare von bestimmten Symbolen. Das heißt also, okay, hier gibt's die und die Tattoos, oder im Gangster-Rap müssen die Logos alle ein bisschen größer aufgedruckt sein auf den T-Shirts. Also solche Codes, die eben auch von den Teilnehmern solcher Szenen und den Mitgliedern auch entsprechend sofort erkannt werden. I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe. Der wichtigste Bezugsrahmen von Szenen und Lifestyles ist also die Popkultur. Dies meint nicht nur Popmusik, sondern den Gesamtzusammenhang von Mode, Kleidung und Musik, Szenetreffs, Jugendjargon, Codes und Werten. Längst ist die Popkultur zu einem industriellen Komplex gewachsen. Das Leben eines jeden Jugendlichen wird heute durch unzählige popkulturelle Waren belagert, durch Konsumgüter, Medien, Werbung. Obwohl es sich in der Popkultur oft um vorentworfene Lebenswelten handelt, bietet sie den Jugendlichen doch Spielräume zur Identitätsfindung und setzt schöpferische Energien frei. Oder wie es der Kulturwissenschaftler Ulf Poschardt griffig formuliert: Pop ist immer beides. Versprechen und Verrat. Als zentrales Merkmal von Pop hat sich dabei die permanente Grenzüberschreitung erwiesen. High- und Low-Culture werden ständig durchkreuzt und miteinander vermischt. Die Soziologin Gabriele Klein von der Universität Hamburg präzisiert diesen Zusammenhang. Pop als Lebensstil meint eine Art zu denken und zu fühlen, zu leben und auch zu sterben. Und so ist nicht zufällig die Mystifizierung des frühen Todes ein wesentlicher Bestandteil der Popkultur. Pop ist aber nicht nur eine nicht selten gefährliche Lebensweise, sondern als mythisierte Lebensform immer auch das Instrument, das die Popkulturindustrie für ihre Produktionen benötigt. Denn ohne die Produktion von Bildern über die Lebensstile der Popstars ist Pop nur schwer erkennbar. Überspitzt gesagt besteht der widerständige Charakter von Pop gegenüber einer vollständigen Entwertung durch die Kulturindustrie darin, dass Popstile und Subkulturen geradezu überreich an Bedeutungen sind. Sie verwandeln sich ständig und widersetzen sich so dem Prozess einer Normalisierung. Als solche werden sie zu Gesten und Bewegungen einer Sprache, die die schweigende Mehrheit vor den Kopf stößt, die das Prinzip von Einigkeit und Zusammenhalt herausfordert und dem Mythos des Konsenses widerspricht. Soweit der britische Jugendkulturforscher Dick Hebditch, der den ständigen Zyklus von Opposition und Entschärfung, von Widerstand und Vereinnahmung schon vor Jahren am Beispiel von Punk aufgezeigt hat. Vor allem geht es in der Jugendkultur um Stil als eine Form absichtlicher Kommunikation. Dabei kann ein Stil Bricolage sein, das heißt Bastelei, improvisierte Kombination von kulturell vorfindbaren und scheinbar nicht zueinander passenden Zeichen, zum Beispiel die Sicherheitsnadel als Lippenschmuck von Punks. Popkultureller Stil kann sich aber auch als Empörung in Taktiken der Verunsicherung ausdrücken, um die Haare der Mütter ergrauen zu lassen, so ein Spruch des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Because I want Entscheidend ist, dass der besondere Lebensstil in einer popkulturellen Szene von den meisten Mitgliedern dieses subkulturellen Milieus geteilt wird und in der Vielfalt seiner Merkmale jederzeit entschlüsselt werden kann. Erst so können diese Gesinnungsgemeinschaften auch für den Einzelnen identitätsstiftend wirken. Dies soll jetzt am Beispiel zweier extrem gegensätzlicher Jugendkulturen, Heavy Metal und Techno, demonstriert werden. Leder, Nieten und lange Haare, so sieht das klassische Metalhead-Klischee aus. Dabei tragen Metal-Fans im Normalfall einfach nur schwarze Jeans und ein T-Shirt mit dem Aufdruck ihrer Lieblingsband. Insider erkennen dann auch gleich, in welche Metal-Richtung man tendiert. Daneben gehört zum typischen Metal-Outfit die Kutte, eine ärmellose Jeansjacke, übersät mit Aufnähern und Buttons von Bandlogos oder berühmter Albumcover. Metal-Anhänger kultivieren in der Regel ein gewisses Outlaw-Feeling. Die harte, aggressive Musik wird als Weg zum Spannungsabbau geschätzt. Neigen Heavy-Metal-Anhänger aber deshalb eher zur Gewaltbereitschaft als andere Musikfans? Florian Heesch, Musikwissenschaftler von der Uni Köln, hat sich intensiv mit den Rollenbildern im Genre Heavy-Metal befasst. Er bezweifelt das. Zunächst mal geht es ja überhaupt nicht darum, zu realer Gewalt aufzufordern oder anzustiften, sondern das ist ja alles eine Form von Inszenierung, von Show, von Unterhaltung. So unmittelbar, so explizit es manchmal um Gewalt geht, auch manchmal ja auch ganz unkritisch, so verstehen doch die Fans in der Regel, dass da eine metaphorische Gewalt mit gemeint ist. Also es gibt auch viele Songs, die Metal als War thematisieren oder von den Metal Warriors sprechen. Ja, also die Fans selbst als Krieger stilisieren oder auch die Musiker, die sich als Krieger stilisieren. Das ist aber kein Aufruf zu realer Gewalt, sondern das wird im Grunde verstanden als, ja, das ist eben ein Selbstbild, sicher ein martialisches, aber dadurch kann man sich auch abgrenzen. Dadurch kann man sozusagen eine Art metaphorische Abgrenzung gegen andere Musik, gegen die Gesellschaft, also eine Art Rebellion als Selbstzweck auch darstellen. Auch wer glaubt, Heavy-Metal-Fans rekrutieren sich vornehmlich aus der Arbeiterklasse und Unterschicht, liegt falsch. Längst zieht sich die Metal-Begeisterung durch alle sozialen Schichten. Auffällig ist, dass viele Anhänger der Mittelschicht entstammen, sowie aus dem akademischen bzw. studentischen Milieu kommen. Das offensive Spiel mit Zeichen und kulturellen Codes betont den zunehmenden Inszenierungscharakter des Sozialen. Die Hamburger Soziologin Gabriele Klein meint dazu: Inszenierung von Authentizität ist das Mittel, die Selbstauslegung in Szene zu setzen. Selbstinszenierung meint also nicht ein Rollenspiel, das vom eigentlichen, authentischen abweicht oder ablenken soll und nur das Äußere, die Hülle zur Schau stellt. Inszenierung ist vielmehr ein unhintergehbarer Bestandteil von Identität geworden, deren Suche in und durch die Darstellung stattfindet. Heavy Metal hat sich seit den Anfängen mit der Band Black Sabbath und ihrem Album Paranoid aus dem Jahr 1970 ausdifferenziert in eine Vielzahl von Szenen und Stilen. Florian Heesch. Schon die Szenen in England und Mitteleuropa unterscheiden sich, und wenn man dann nach Skandinavien schaut oder Frankreich einerseits, Osteuropa andererseits, gibt es Unterschiede. Russland, China, Nahe Osten, südliches Afrika, Südamerika, alles verschiedene Szenen. Ob Death Metal, Thrash Metal, Black Metal, Metalcore, Power Metal, Doom, Gothic oder wie all die verschiedenen Stile auch heißen mögen, das übergreifende Gemeinschaftsgefühl in all den Szenen beruht auf harter, riffbasierter Rockmusik, in denen sich eine wie auch immer geartete Angriffslust artikuliert. Gleichzeitig gibt es auch hier Grabenkämpfe als Abgrenzungskämpfe. Ältere gegen Jüngere, Underground gegen Kommerz, Nord gegen Süd, Gothic gegen Hardcore und so weiter. Erst durch diese Distinktionsgewinne, um ein Wort des Lebensstiltheoretikers Pierre Bourdieu zu verwenden, gewinnen die einzelnen Szenen und ihre Mitglieder ihre Identität. Heavy Metal ist im Ganzen eine Kultur oder thematisiert Dinge, die eher so sich als Anderswelten beschreiben lassen. Wenn Sie schauen, worum geht es in den Songs, worum geht es in den Shows, das sind Dinge aus dem Bereich Fantasy, Mythologie, Geschichte, oft sehr weit zurückliegende Geschichte, sowas wie Ur- und Frühgeschichte, vieles aus dem Bereich Religion, aber ganz wenig, was im Hier und Jetzt spielt. Und dadurch unterscheidet sich Metal auch so ganz markant von anderen popmusikalischen Kulturen. Also zum Beispiel im Hip-Hop ist es ja ganz anders oder auch andere Popmusikstile, die thematisieren viel mehr die aktuelle Gegenwart. Das findet man im Metal eher selten und die Fans wissen das ja, die gehen damit um. Im Grunde ganz ähnlich wie auch Fans von Kriegsfilmen, von Abenteuerfilmen, von Actionfilmen oder Horrorfilmen, die wissen, dass ihr Gegenstand Fiktion ist. Etwas, was außerhalb des Alltags liegt und es ist ein Spiel mit bestimmten Zeichen und die Zugehörigkeit zur Szene kann man natürlich auch dadurch immer wieder neu demonstrieren, auch inszenieren, indem man eben zeigt, dass man sich auskennt, dass man die Codes kennt. Der gerade von Florian Heesch markierte Unterschied zwischen dem Realitätsgehalt in Heavy Metal und Hip-Hop lässt sich auch im Verhältnis von Heavy Metal und elektronischer Musik feststellen. Jürgen Lahmann, Herausgeber des deutschen Techno-Magazins Frontpage, umschrieb die Techno-Utopie schon 1995 mit den Worten: Die ravende Gesellschaft mit lauter glücklichen Leuten, die mit ihrer Identität und Funktion zufrieden sind, genügend Spaß, gute Laune, Sex, gesundes Urteilsvermögen, hohes Selbstbewusstsein etc. haben, ist unser Ideal, dem wir näher kommen. Techno. Diese Kategorie hat sich seit den frühen 90er Jahren für elektronische Tanzmusik durchgesetzt und dient inzwischen als Sammelbezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlichster elektronisch erzeugter Musikstile. Zugleich gilt Techno als ein partyzentrierter Lifestyle, der sich in bestimmten Tanz- und Konsumgewohnheiten, bestimmten Attitüden und habituellen Eigenheiten manifestiert. Beim Vergleich von Heavy Metal und Techno sieht Silke Borg steht vom Sinus-Institut bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten. Das ist sicherlich von der Gemeinsamkeit ausgehend, dass hier bei beiden Kulturen der Körper eine gewisse Rolle spielt. Natürlich eine unterschiedliche Ausrichtung des Wie zum Beispiel. Also beim Was gibt es sicherlich deutliche Ähnlichkeiten auch, wenn man diese Kategorien vergleicht. Aber wir sehen natürlich, dass beim Techno die Art von Tempo oder auch solchen bestimmten soundästhetischen Kategorien eine ganz andere Rolle spielen wie beim Heavy Metal. Beim Heavy Metal ist es natürlich sehr viel stärker auch eine Form von Protestkultur oder es spielen andere Inhalte hier eine gewisse Rolle. Von Beginn an verstand sich die Techno-Szene als Bewegung. Inzwischen hat sie ihren Höhepunkt überschritten und ist längst im popkulturellen Mainstream angekommen. Hier spielen sich schon seit geraumer Zeit die poptypischen Entwicklungen ab, wie interne Abgrenzung, Herausbildung von Rangordnungen und Subszenen, Kommerzialisierung, Vereinheitlichung und so weiter. Natürlich gibt es auch zwischen den Techno-Stilen große Unterschiede. Rave, die gängige Tanzmusik bei großen Techno-Partys, schöpft ihre monotone Intensität aus einer relativ hohen Frequenz des viervierteltaktigen Grundbeats. Trance ist eher flächig mit Beats per Minute von 140 bis 160 Grundschlägen angelegt. Ambient ist mit seinen New-Age-Harmonien fast beatlos und eignet sich zum Chill-Out nach einer durchtanzten Nacht. Extrem schnell ist dagegen Hardcore oder Gabba mit über 180 BPM Beats per Minute. Während House mit den Wurzeln in der amerikanischen Soul- und Funkmusik einen groovigen Sound bei 120 bis 140 BPM kultiviert. Thanks. I'm not going to make you do anything. Der Dortmunder Soziologe Ronald Hitzler erforscht seit Jahren die Szenen und Lebensstile in Jugendkulturen und hat als grundlegenden Beweggrund der verschiedenen Technoiden, wie die Anhänger von Techno genannt werden, festgestellt: Allen gemein ist der unausgesprochene Wunsch, beim Feiern frei zu sein und die Zeit zu vergessen, einen kindgleichen Zustand zu erreichen, in dem ohne Angst und intellektuelle Steuerung gemeinsam das Jetzt genossen wird. Gerade dazu ist die technoide Musik mit ihrem sequentiellen und psychowirksamen Charakter ein entscheidendes Anschubmittel. Hinzu kommt, dass ausgeprägte Bewusstsein der Technoiden, sich in einer besonderen Gesinnungsgemeinschaft zu bewegen. Dabei geht es immer um Einschluss oder Ausschluss. Man feiert den Unterschied, die Differenz und zugleich die Zugehörigkeit zu einer Szene. Nicht zufällig grassiert der Slogan »We are different and we are one family«. Dabei funktioniert die Vergemeinschaftung durch die Musik, durch ekstatische Augenblicke der Verdichtung. Noch einmal der Soziologe Ronald Hitzler. Die besondere Intensität des Erlebens auf Technopartys setzt gefühlte Gemeinsamkeit des Erlebens voraus. Eine Party feiern heißt immer zusammen eine Party feiern und gemeinsam Spaß zu haben. Somit ist die Techno-Szene vor allem eine Szene, die sich selber als Gemeinschaft feiert, die das Ideal einer Einheit im Hier und Jetzt auf einem Event anstrebt. Der Ort, wo sich solche Gemeinschaftsgefühle erreichen lassen, ist der Club. Ein exklusiver Raum mit Zugangsbeschränkungen und festen Ritualen. Silke Borgstedt vom Sinus-Institut betont, dass es sich dabei keineswegs um ein neues Phänomen handelt. Ich würde sagen, die Clubkultur nimmt halt in unterschiedlichen Dekaden auch wieder unterschiedliche Gesichter an. Also letztlich sind die Clubs von heute ja vielleicht auch das, was die Jazzclubs vor einiger Zeit waren. Das heißt, sie wandeln ihr Gesicht und jetzt ist es natürlich sehr stark durch die Dancefloor-Geschichten oder durch Elektro definiert. Aber es gibt natürlich auch dort sehr unterschiedliche Clubkulturen. Aber was Ihnen sicherlich gemein ist, und das haben Sie sicherlich auch schon immer ausgezeichnet, ist natürlich auch diese Gegenwelt, schon allein dieser Gegensatz von Tag und Nacht, dass es ja einfach auch wichtig ist, dass ich vielleicht auch erst morgens um 5 dann entsprechend losgehe. Also man muss wissen, wo man hin muss. Das heißt, es gibt ja auch die Exklusivität dadurch, dass ich auch immer auf dem neuesten Stand sein muss. Wo muss ich gerade hin und vor allen Dingen, wann muss ich wieder weiterziehen? Ja, es ist ja uncool, irgendwo um 2 Uhr in dem Club zu sein, wenn eigentlich jetzt das schon die beste Stunde vielleicht in einem anderen ist. Das ist sicherlich hier bedeutsam. Und auch noch der Punkt, dass es häufig auch nicht nur um die Musik selbst geht, sondern natürlich auch darum, wie sie jetzt aufgelegt, gemischt wird und so weiter. Also das ist sicherlich auch nochmal ein deutlicher Unterschied zum Heavy Metal, wo dann doch eher die Protagonisten als Musiker jetzt im Vordergrund stehen und weniger der DJ, der dort ja nicht vorkommt. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The view of sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ice cream smoke and horses' breath is a plunge on into certain death. Grundsätzlich gilt, dass die jeweilige popkulturelle Subkultur mit ihren verschiedenen Szenen und Peergroups sich als Sozialisationsagentur für Jugendliche immer stärker etabliert hat. Das heißt, es wird immer wichtiger zu wissen, was machen die anderen. Entgegen der legendären und heute oft mystifizierten Generationskämpfe in den 60ern und 70ern haben Jugendliche heute in der Regel ein entspanntes und ausgesprochen gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Sie müssen daher regelrecht suchen, wo sie noch Räume und Lebensstile finden, die sie von ihren Eltern unterscheiden. Denn die heutigen Eltern sind ja selbst durch die Popkulturen der letzten 50 Jahre geprägt worden und wollen heute nicht selten von ihren Kindern wissen, was man denn so hört, was gerade musikalisch angesagt ist, was man denn so anzieht und welchen Film man sich unbedingt ansehen muss. Silke Borgstedt bringt das Dilemma vieler Jugendlicher auf den Punkt. Es gibt eigentlich keine Gegner mehr. Es gibt eben nur Räume, in denen andere nicht teilhaben. Also zum Beispiel jetzt die sozialen Netzwerke. Da sagen Jugendliche häufig, naja, Facebook ist noch so der einzige Raum, wo ich dann mal irgendwie wirklich die Tür zumachen kann, weil da weiß dann niemand anders vielleicht, wie das funktioniert. Also jetzt von meinen Eltern in meiner Familie, da kenne ich mich noch am besten aus. Und die Mechanismen der Abgrenzung werden natürlich ein ganzes Stück weit subtiler. Also so, wenn es um die Frage geht, ist das nur Spiel oder ist das ernst, dann ist sicherlich zu sagen, dass aus dem Spiel mittlerweile ernst geworden ist. Das heißt, die Jugendlichen haben ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass es nicht reicht, einfach irgendwie zu funktionieren, den Job gut zu erledigen, sondern man weiß, dass man auch, wie sie das auch formulieren, performen muss und auch mit der äußeren Erscheinung sofort einen guten Eindruck hinterlassen müssen und auch wissen, dass sie permanent ihre Rollen auch ändern müssen, dass der Beruf nicht für ein ganzes Leben ist und man sich da auch immer ein ganzes Stück weit irgendwo wieder anpassen müssen. Selbstermächtigung, dieses für jugendliche Identitätsfindung so unverzichtbare Self-Empowerment, die Suche nach Authentizität des eigenen Lebensstils, all das ist im Pop zu einer performativen Praxis geworden. Authentizität lässt sich nicht länger aus einer bloßen Lebenshaltung schöpfen, sondern verlangt zwingend eine Art Inszenierung auf der Bühne des Alltags. Gabriele Klein von der Universität Hamburg fasst zusammen. Die Popkultur konstituiert sich durch eine Vielzahl theatraler Aufführungen. Vom Popkonzert über den Techno-Rave bis hin zum Videoclip und Internetauftritten. Vom Abhängen und Chillen bis zum Breakdance auf der Straße. Von der Jam und der Battle bis zur Party. Von daher ist nicht die Musik selbst relevant für das Verstehen der sozialen und kulturellen Praxis von Pop, sondern wie, wann, wo, mit wem und warum sie gehört wird. Heavy Metal oder Dancefloor. Musik und Lifestyle. Das war die Folge 19 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor Peter Kemper. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.